Alberts Jacke oder Bezahlt wird später von Richard Hay. Aus der Krimiserie Reschke und Breuer. Regie Richard Hay. Hallo. Ja, ich habe doch vorhin schon mal angerufen. Diese Hausbesetzer da drüben, die feiern ja einfach weiter. Kein Auge kann man zumachen bei dem Krach. Das sind ja mal zwei jetzt. Lass sie doch, Johannes. Die sind doch ganz nett, die jungen Leute. Das ist doch jetzt schon eine Stunde her, dass der Streifenwagen da war. Und seitdem machen die noch mehr Krach. Können Sie durch Telefon hören. Ja. Und unzumutbar ist das. Hätten wir rübergehen können. Wo Sie uns so nett eingeladen haben. Fenster schließen? Bei der Hitze so Fenster schließen? Naja, als ob das was nützt. Aber bitte. Hins Peter sind auch drüben. Und die alte Schmitten, die ist schon 78, sogar die. Ja, so. Ja, da müssen Sie schon ein paar Beamte mehr schicken, um das Haschischnetz auszuräuchern. Also diese Heroinhainis, diese Türken, das ist diese doch Nutten und was da. Alles. Du hast bloß mal wieder einen in der Krone, aber was gewaltig. Also die Polizei ist doch zum Schutz der Bürger da, hm? Ja. Oder nicht? An wen soll man sich denn wenden? Wen kann man denn noch trauen? Ich weiß doch, was ich weiß. Ich sehe doch, was da seit einer Woche in den Hof reingeschleppt wird, bis da raus und reingeht. Das ist Schluss, doch wie ein Taubenschlag. Das sehe ich doch. Wollen Sie jetzt doch mitfeiern? Kommen Sie, Fleisch und Bier ist jede Menge da. Hey, Platz für unsere Freunde und Helfer. Ihr macht zu viel Krach. Die Nachbarn beschweren sich. Aber Sie haben doch die Genehmigung vom Revier gesehen. Sagen Sie den Leuten, die sich beschweren, die sollen kommen und mitmachen. Axtwerfen auf Türen, wann darf man das schon? Oder Steine ins Fenster schmeißen? Hier geht das. Hier ist man Mensch. Hier darf man sein. Die Nachbarn wollen ihre Ruhe. Was denn? Am Montag wird der ganze Schamott hier abgerissen. Dann kommt ein Bürohaus her. Dann ist doch hier Ruhe. Macht keinen Scheiß. Der Gammelkasten gehört meinen Eltern. Ich habe das ja schon erklärt. Hier, Telefonnummer in Bad Wildung, da sind Sie zur Kur. Rufen Sie da an. Die haben uns das erlaubt, hier eine Abbruchfete zu machen. Wir müssen Sie bitten, mitzukommen. Ich? Wieso? Alle hier. Alle? Kann man den Grund erfahren, warum gleich 10 von euch hier aufkreuzen und dann noch mit Tölen? Kommen Sie jetzt. Und was ist, wenn wir uns weigern? Wahnsinnig. Die haben den Albert. Junge, wie lange rasierst du dich bloß? Schon fertig, Mama. Die Taxe ist da. Und ich finde die geistliche Lyrik des 18. Jahrhunderts nicht. Schicke ich dir nach, so wie ich sie finde. Aber ich wollte doch aber ein Flugzeug, Chili. Ich müsste versehentlich eingepackt haben. Ob du mir hilfst, rasch noch mal den Koffer zu öffnen. Hast du zwei Taxen bestellt? Wieso? Ach so, ja. Gerade fährt die dritte vor. Erst kommt ewig kein und dann sich randrängeln. Mama, wenn du jetzt noch anfängst, den Koffer zu wühlen. Ach, sei doch nicht so kleinlich, Alphonse Maria. Guck mir immer noch nicht in den Kopf, dass mein Sohn bei der Kripo ist. Du warst doch so ein fröhliches Kind. Und intelligent warst du auch. Du hättest Rechtsanwalt werden können oder Arzt. Vielleicht hättest du was gegen die Schmerzen beim rechten Hüftgelenk gefunden. Oder Chemiker wie dein Vater. Ja, danke. Ach, alle Breuers waren Akademiker und alle lebten sie in Köln. Und mein Sohn nicht, der landet als verkrachter Student bei der Polizei. Und in Berlin. Und habe ich da bloß verdient. Ach, Junge. Wenn du dir doch nur mal eine kleine Ruck geben würdest. Ich gebe mir jeden Tag deinen kleinen Ruck, Mama. Ja, du trägst feinstes graues Flanell mit Weste. Aber ich bezweifle, ob das hier nicht. Und für den Beruf, den du nun mal ausgewählt hast, sind Flanellanzüge gänzlich ungeeignet. Wer hat da angerufen? Die Funktaxizentrale, der Wagen wartet. Das sieht man ja. Da brauchen sie einem nun wirklich nicht noch durchzusagen. Ich finde das Buch nicht. Wir sollten den Koffer schließen und runtergehen. Warte, ja, vielleicht. Vielleicht habe ich das Buch in der Mantel. Reuer? Ja. Ja, danke. Ja, sofort. Die zweite Funktaxizentrale. Du musst dich entscheiden, Mama. Entweder steht in einer Minute hier keine Taxe mehr und du verpasst die Maschine nach Köln, oder du musst drei Taxis bezahlen. Ach, auch nicht im Mantel. Dann kann es doch nur in der Reisetasche sein. Doch mal gucken hier. Freue, ja. Ja. Ja, natürlich. Reisetasche. Geschossen hat wer? Ja, den Sie verkennen. Ja. Und wo liegt jetzt dieser Albert-Schönholz? Gut. Sagt der Renate, ich fahre zuerst ins Krankenhaus. Eine halbe Stunde. Ja. Danke. Renate? Ist das deine reizende Kollegin? Du, die hat mir wirklich gefallen. Warum heiratet ihr nicht? Ich hätte so gerne ein paar Enkelchen. Sie hat schon Mann und Kind. Das ist doch kein Hinderungsgrund. Ihr macht doch heute sowieso, was ihr wollt. So ja mit der Polizei. Mama, komm, lass dich umarmen. Und hör zu. Ich nehme jetzt eine deiner drei Taxen. Dem Fahrer der zweiten gebe ich 10 Mark und schicke ihn weg. Dem Fahrer der dritten gebe ich 10 Mark, damit er noch wartet, bis du deinen Edelporno gefunden hast. Wie? Also höre mal. War nett, dass du mich besucht hast. Fast wie in alten Zeiten. Wirf den Schlüssel in den Briefkasten und komm gut nach Hause. Eine junge Dame hat nach Ihnen gefragt. Wir haben Sie nicht vorgelassen. Sie sehen die Verletzung hier auf dem Röntgenbild ganz deutlich. Das Geschoss hat oberhalb vom rechten Ohr Haut, Gewebe und die Oberfläche des Schädelknochens sozusagen weggefräst. Ein Kopfstreifschuss aus dem Bilderbuch. Wie lange wird er bewusstlos bleiben? Schwer zu sagen. Wir haben hier ein Ödem. Ödeme entstehen, wenn das Gehirn plötzlich gegen die Schädeldecke gepresst wird. Die austretende Gewebeflüssigkeit drückt dann aufs Gehirn. Wir versuchen, die Gewebeflüssigkeit medikamentös abzuziehen. Wurde das Ödem von der Schussverletzung verursacht? Nein. Der junge Mann ist umgefallen und mit dem Kopf aufs Hofpflaster geschlagen. Aber der Aufprall wurde gemildert durch die Jacke, die er trug. Während er stürzte, verrutschte die Jacke. Es war glücklicherweise so, dass sie zwischen Kopf und Pflaster zu liegen kam. Woraus schließen Sie das, Doktor? Hat Ihnen die junge Dame das erzählt? Nein. Sehen Sie sich die Jacke an. Eine Menge Blut auf dem Futter. Blut von der Schussverletzung. Kompliment, Herr Doktor. Wenn das jetzt Mode wird? Wie bitte? Weißes Leinen mit breiten braunen Streifen. Scheußlich. Das war vor 20 Jahren Mode. Der junge Mann hat die Jacke vom Trüttler. Man trägt das heute wieder. Möglichst auf nackten Oberkörper. Fantastisch, Doktor. Wenn Sie mal nicht wissen, ob Sie einen Blinddarmdurchbruch oder eine Mittelohrentzündung vor sich haben, kommen Sie zu mir. Ich werde versuchen, Sie zu revanchieren. Um 2 heute früh haben die mich rausgeklingelt. Bei dir war dauernd besetzt. Leider wohne ich günstiger, wenn es darum geht, jemand aus dem Bett zu holen. Ich werde umziehen, ja, das wäre ich. Ich hatte Besuch. Oh. Von meiner Mutter. Sie hat gestern Abend mit meinem Vater in Leverkusen telefoniert. Ich hätte nachsehen müssen. Meistens schafft sie es, den Hörer nicht wieder richtig aufzulegen, wenn sie Breuer Senior an der Strippe hatte. Als ob die Verbindung nicht abreißen sollte. Dabei sind die seit 20 Jahren geschieden. Aber Mama war schon immer sehr unterbewusstseinsbewusst. Werde ich Michael sagen. Wenn wir nicht umziehen, werde ich sagen, werde ich unterbewusstseinsbewusst wie Alfis Mama. Am besten mache ich dir einen Kaffee. Während du mir erklärst, was eigentlich... Da ist wieder diese Türke. Sonntag früh um 9 Uhr nach 6 Stunden Verhör. Kommt die jetzt jeden Tag? Fast. Sag ihr, wir tun alles, um ihre Tochter wiederzufinden. Sie muss Geduld haben, verdammt nochmal. Okay. Wir tun gar nichts, um das Mädchen wiederzufinden. Aber was sollen wir denn tun? Da war gestern Nacht in der Theodor-Gröben-Straße 9 Tempelhof eine Abbruchparty. Der Sohn des Hausbesitzers hatte Freunde eingeladen mit Erlaubnis der Eltern. Das Mietshaus soll am Montag abgerissen und später durch einen kombinierten Wohn- und Geschäftsblock ersetzt werden. Aus der Nachbarschaft kamen nun Hinweise, dass da eine Drogenparty läuft. Krüger hat geglaubt, dem müsse nachgegangen werden. War O3 benachrichtigt? Nein. Er wollte wohl erst einen Erfolg vorweisen. Du weißt doch, wie er mit O3 stand. Haben Sie wenigstens was gefunden? 5 Gramm Haschisch in den Schlacken vom Grillfeuer. Nachdem sie 2 Stunden lang jeden losen Stein im Hof und jede Tapetenleiste im Haus umgedreht haben. PTU hat schon das Ergebnis, mäßiger Libanese. Enormer Erfolg. Mir tut Krüger leid. Der hatte immer Schwierigkeiten und kriegt jetzt ein Ding an den Kopf und aus. Ein Ding, das dieser Albert geschmissen hat? 2 Ziegelsteine. Laut übereinstimmender Aussagen sämtliche im Hof anwesender Beamten. Die Partygäste haben nichts davon bemerkt. Natürlich nicht. Worauf jedenfalls Obermeister Siffert auf Albert schoss? 2 Mal. Ein Schuss ging daneben, einer streifte Alberts Kopf. Und dann? Rannten 3 Beamte zu Krüger. Der lag schon tot im Torbogen vom Vorderhaus zum Hinterhof. 5 trieben die Partygäste zusammen und Siffert rannte zu Albert. Der war noch auf den Beinen, stand mit blutüberströmtem Gesicht an der Hinterhofmauer, schwankte. Siffert packte ihn, stieß ihm den Kopf an die Mauer und schrie, du Schwein. Laut übereinstimmender Aussagen sämtlicher Partygäste. Die Beamten haben nichts davon bemerkt. Natürlich nicht. Sie haben nur gesehen, dass Siffert den zusammensackenden Albert auffing. Die Partygäste behaupten, Siffert hätte Albert ungerührt aufs Pflaster knallen lassen. Klar behaupten sie das. Zucker? Nein. Milch? Ist sauer. Ein Stück Zucker, bitte. Danke. Wieso war Krüger gleich tot? Nicht vom geschmissenen Stein. Es muss so gewesen sein, dass ihn nur einer getroffen hat auf die Stirn, über der Nase. Folge Bewusstlosigkeit, vielleicht auch Schädelriss. Näheres Montag nach der Obduktion. Aber daran wäre er nicht gestorben. Er starb, weil er mit dem Hinterkopf genau auf einen von diesen alten eisernen Schuhdreckabstreifern neben dem Torbogen fiel. Einigermaßen scheußlich. Manchmal denke ich, eigentlich erreicht dich nichts, oder? Nicht mal der Tod eines Kollegen. Als ob es sich nur darum handelte, Kreuzworträtsel zu lösen. Um was handelt sich's denn sonst? Die Welt von Gangstern, Betrügern, Totschlägern zu befreien? Mein Gott, Renate. Wenn du Monate hinter einem hergeraten hast, wenn du ihn endlich erwischt hast, du würdest den glatt wieder laufen lassen, wenn du dürftest, oder? Kann sein. Bestrafungen langweilen mich. Hast du nicht den falschen Beruf? Wer hat schon den richtigen? Du etwa? Ja. Doch, ja, wirklich. Gratuliere. Krüger ist nicht von einem Ziegelstein getroffen worden. An der Stirnwunde war nicht die Spur von Ziegelstaub. Sondern? Nichts. Also ein glatter Stein, ein Pflasterstein. Also hat entweder dieser Albert keine Ziegelsteine geschmissen, aber dann müssten sich alle Zeugen getäuscht haben, oder es muss noch jemand anders geschmissen haben. Hast du Steine gefunden, die in Frage kommen? Dutzende. Außerdem einige Holzstücke. Der Hof ist voller Schutt und Scherben und dann haben die Kollegen ja auf der Suche nach Drogen anschließend alles durch und durch gewühlt. Kein Gedanke an die Sicherung von Beweisstücken. Nur 2 Ziegelsteine, die neben Krüger lagen, haben sie gesichert. Die einzigen Steine vermutlich, die nicht in Frage kommen. Also habe ich im Umkreis von 4 Metern um Krügers Leiche alles aufsammeln und abtransportieren lassen. Die von PTU werden sich freuen. Die reden nicht mehr mit mir. Du hoffst, auf irgendeinem Stein oder Gerümpelstück finden sich Blut- und Gewebespuren. Ja. Und weiter? Ja, wie weiter? Ein Geschoss aus Sifferts Pistole haben wir, das andere noch nicht. Und dann haben wir noch die Aussage einer Petra Kohlermann, 20, Studentin an der PH, Freundin von Albert Schönholz. Die hat bei ihrer Aussage eine Bemerkung gemacht. Der Albert, der ist friedlich, der tut keinem was, aber gestern Abend haben ihm die Bullen die Arme auf den Rücken gedreht und heute soll er mit Steinen geschmissen haben, so ähnlich. Ich habe nachgefragt, was denn los war am Freitagabend, aber sie wollte nicht weiterreden. Das war ihr mehr so aus Versehen rausgerutscht und jetzt war sie unangenehm. Also habe ich über City nachgefragt, ob in den Freitagabendberichten ein Albert Schönholz vorkommt. Er kommt vor. Sistiert wegen Nötigung, Sachbeschädigung, Androhung von körperlicher Gewalt, Widerstand und so weiter. In den Büroräumen der Firma Tomatimport, Rheinstraße, Schöneberg. Nach Feststellung der Personalien gegen 20.30 Uhr entlassen. Peggy war dabei. Hier, schaust dir an. Er muss getobt haben, der friedliche Albert. Passt gut, nicht? Zu gut, oder? Und dann weiß ich nicht, was mit dieser scheußlichen gestreiften Jacke ist. Ein Knopf ist ab und sie hängt im Schrank neben seinem Bett im Krankenzimmer. Schlamperei, die sollte zur PTU. Ich lasse sie abholen. Aber das meine ich nicht. Ich meine was anderes. Peggy Kohlermann und alle anderen Zeugen behaupten nämlich, Albert hat sie angehabt, als sie verschoss. Und ein paar Sekunden später lag Albert mit nacktem Oberkörper im Hof. Auf der Jacke? Ja. Unwahrscheinlich, dass sich jemand die Jacke auszieht, wenn er einen Schuss an den Kopf abgekriegt hat, oder? Warum sollte er? Wer im Kopf verletzt wird, reagiert manchmal... In 4-5 Sekunden, während Ziffert auf ihn zuhechtet. Möglich wär's. Aber keiner hat's gesehen. Könnte es nicht sein, dass er die Jacke nur lose über der Schulter trug? Es war heiß, 26 Grad, noch um Mitternacht. Könnte sein. Wenn es stimmt, dass Siffert ihm den Kopf gegen die Mauer schlug, hätte er die lose Jacke dabei verloren, spätestens als er hinfiel. Wenn er sie aber nur lose über der Schulter trug, als er die Steine warf, hätte ihm die Jacke schon in diesem Moment von der Schulter rutschen müssen. Sie rutschte aber nicht, laut deinen Zeugen. Also hat er keine Steine geschmissen, oder? Und 9 Polizeibeamte leiden an Halluzinationen. Du hast die Peggy natürlich schon nach Hause geschickt. Wie alle anderen. Aber der Bericht über Tomatimport... kam erst vor einer Stunde. Tut mir leid, Alfie. Ich weiß, du würdest jetzt lieber hinter deinem Schreibtisch hocken bleiben und über die Jacke nachdenken und über Ziegelsteine, während andere draußen rumtraben und dir Informationen verschaffen. Das Breuer-Prinzip. Diesmal nicht. Schuster ist krank, Perschke bis Mittwoch auf Urlaub und ich verschwinde. Christian hat schon seit Tagen Fieber. Vor Montag früh sieht mich hier keiner mehr. Aber inzwischen muss dringend... jemand mit Tomatimport reden und nochmal mit Peggy und mit Siffert. So verhält es sich. Wie unsere frühere Chefin sagen würde. Ach, Frau Reschke. Ja, wenn Sie näher treten wollen. Danke, Herr Siffert. Mein Junge hat Grippe. Ich möchte ja klein nicht zu nahe kommen. Sie müssen entschuldigen, aber ich bin immer noch ziemlich... Aber ich weiß. Ich will ja auch nach Hause. Ich bin todmüde. Aber da wäre noch... Wollen Sie nicht doch hier? Nein, bleiben wir lieber im Flur. Wenn wir leise reden, geht's auch hier. Ich muss da noch mal nachfragen. Ich habe alles gesagt. Ich weiß. Aber haben Sie wirklich gesehen, dass Albert Schönholz die beiden Ziegelsteine geworfen hat? Ich habe alles zu Protokoll gegeben. Herr Siffert, ich ermittle nicht gegen Sie. Ich habe meine Pflicht getan. Davon gehe ich aus. Man wird höchstens untersuchen, ob Sie wirklich schießen mussten. Es war keine Zeit mehr. Und warum haben Sie auf den Kopf gezielt? Ich habe auf die Hände gezielt. Auf die Hände. Als er ausholte, um die Steine zu werfen. Er hat beide Hände zugleich hochgehoben? Ja. Und in jeder Hand hielt er einen Stein? Ein Ziegelstein, ja. Und er hat dann auch beide Ziegelsteine geworfen? Als ich schoss, ja. Also einen Bruchteil vorher. Hat er geworfen? Ja. Das wissen Sie genau? Er hat die Steine in den Händen gehabt. Und hatte seine Jacke an? Wie? Ja, die gestreifte Jacke, ja. Und er hat beide Hände gleichzeitig hochgehoben und die Steine geworfen. Er zuckte so mit den Händen. Wie zuckte er? Als ob er gleich werfen würde. Und da haben Sie geschossen? Ja. Und weil Sie dachten, jetzt holt er aus, jetzt schmeißt er gleich, da haben Sie höher gezielt. Ich glaube. Könnte es sein, dass Albert die Hände gar nicht hochgehoben hat, um zu werfen? Dass Sie nur geglaubt haben, er würde sie hochheben? Könnte sein. Und dass er die Ziegelsteine, nachdem sie geschossen hatten, einfach fallen ließ. Kann sein. Ich danke Ihnen, Herr Siffert. Aber ich habe ihm nicht den Kopf gegen die Mauer gestoßen. Seid ihr wahnsinnig, habe ich noch gesagt, weil jemand in den Kopf schießen, das wollte ich nicht. Aber der Befehl war, da sind gefährliche Dealer, die sind zu allem fähig, also aufpassen und schnell reagieren. Wer hat den Befehl gegeben? Krüger? Ja. Aber einer muss doch die Steine geschmissen haben. Wie, Wieso sitze ich denn jetzt in der Scheiße und der Albert soll es nicht gewesen sein? Eine letzte Frage. Die Jacke. Welche Jacke? Die gestreifte Jacke. Hatte Albert Schönholz sie noch an, als sie zu ihm rannten? Weiß ich nicht. Könnte ich nicht sagen. Ich habe nur das Gesicht gesehen, das Blut. Und dass Krüger plötzlich flach lag. Da Sie nicht zu Hause waren, dachte ich mir, Sie hat 2 Stunden geschlafen und jetzt ist sie eben wieder im Krankenhaus. Wo sonst? Hat man Sie diesmal zu Herrn Schönholz gelassen? Was dagegen? Diensttuender Arzt ist jetzt ein Afrikaner. Er hat gesagt, wenn Polizisten einem Freund in den Kopf schießen, das kennt er, wie einem da zumute ist. Machen Sie es sich nicht so einfach, Fräulein Kohlermann? Albert hat nicht mit Steinen geschmissen. Er wäre ja blöd. Eine Menge Zeugen haben ihn mit Steinen in den Händen gesehen. Die Bullen, ja. Die haben ihn gesehen. Was war am Freitagabend los? Was soll da los gewesen sein? Bei Tomatimport. Klar. Das habt ihr schon raus. Was dagegen? Ach was, er soll es ihm selber sagen. Noch ist er bewusstlos. Ich wüsste gern jetzt was darüber. Sie waren doch dabei. Keine Lust. Kann ich bitte gehen? Sie würden ihm helfen vielleicht. Euch auch. Sicher uns auch. Euch mal zuerst. Ist das so wichtig? Ihr habt eure Meinung doch schon fix und fertig. Dann würde ich nicht hier sitzen. Am Sonntagmorgen. Am Sonntagmorgen, ja. Ihr wollt doch nur diesen... Den wollt ihr decken, der auf Albert geschossen hat. Und dann noch hinrennt und ihm den Kopf gegen die Mauer knallt. Man muss sich das mal vorstellen, wie kaputt so einer ist. Ich stell's mir vor. Aber ich stell mir auch vor, was Sie mir über den Freitagabend sagen könnten. Hört sich eventuell anders an als das, was im Polizeibericht steht. Fragen Sie. Was wollten Sie am Freitagabend im Büro der Firma Tomatimport? Ich? Nichts. Ich bin nur wegen Albert mitgegangen. Der mochte da nicht allein hin. Und was wollte Albert? Mehr Geld. Er ist Ausfahrer für Tomatimport. Er hat Überstunden gemacht. Und die hat sich immer davor gedrückt zu zahlen. Wer? Die Chefin. Die Kretschmann. Schmuckjule, aber geizig. Behängt wie ein Weihnachtsbaum und hat nie Geld, angeblich. Was hat Albert denn da auszufahren? Tomaten? Auch, ja. Soweit ich den Laden kenne, läuft das so. Die Firma importiert aus Italien Grundbestandteile der italienischen Küche. Also zum Beispiel für die verschiedenen Spaghetti-Soßen. Nicht nur Tomaten. Knoblauch, Pinienkerne, Kräuteressenzen, Oliven und so. Und dann noch Parmaschinken, Käsesorten, Weine. Die italienischen Kneipen und Restaurants bestellen ihren Bedarf. Und Albert bringt ihn den Kram. Manchmal seit 10 Stunden am Tag unterwegs, quer durch alle Stadtteile. Aber Santa Maddalena zahlt schlecht. Die rafft nur zusammen. Die hat vielleicht Preise. Teuer ist die, teuer. Santa Maddalena? Ja, die Kretschmann. Ihr Vater war Italiener. Und dem hat sie den Laden übernommen, die Verbindung. Der hieß Santo oder so ähnlich. Albert sagt, der Alte ist in Sizilien erschossen worden, von der Mafia. Oder von der Polizei. Man hätte das nie klären können. Soll ja vorkommen, sowas. Wenn Albert seine Touren fährt, kassiert er denn auch für Frau Kretschmann? Nie. Er sagt immer bloß, bezahlt wird später. Das besorgt nämlich Herr Kretschmann. Der ist der Kassierer seiner Frau. Der geht persönlich hin zu den Kunden. Mhm. Santa Maddalena liebt Bargeld. Er ist 20 Jahre älter als sie, armes Schwein. Etwa 50, muss tun, was sie will. Wenn die Ware, die Frau Kretschmann liefert, so teuer ist, warum kaufen die italienischen Restaurants denn nicht woanders billiger ein? Fragen Sie die doch mal. Neulich, sagt Albert, hat einer das Zeug, das Albert gerade abgeliefert hatte, sofort in den Müllcontainer gekippt, vor Albert. Und hat doch bezahlt, als Kretschmann später kassieren kann. Klar, was da gespielt wird. Aber Albert geht's ja nichts an. Wissen Sie, wie das Restaurant heißt? Giardino. Irgendwo zwischen Lietzenburger und Pula. Letzten Freitag also forderte Albert mehr Lohn. Ja. Und bezahlten Urlaub. Na, nun sagen Sie doch, was passiert ist. Erstmal nichts. Albert hat bloß gesagt, er verlässt das Büro nicht, bevor er sein Geld hat. Für Albert ist das schon viel, der macht nie Krach. Na, blaues wird er albern. Manchmal ist er jähzornig. Aber dann wird er nur blass und packt einen Stuhl oder seine Tasche und zittert mit den Händen. So. Und nach ein paar Sekunden ist es vorbei. Er fährt auch ganz unaggressiv. Er will Kindergärtner werden. Mal sehen, ob sie ihn lassen. Wahrscheinlich ja nicht. Frau Kretschmann hat sich geweigert. Getobt hat sie. Kein Geld, kein Urlaub. Albert soll sofort das Büro verlassen. Er blieb aber, hielt sich an mir fest, schüttelte bloß den Kopf. Da musste Herr Kretschmann die Polizei anrufen. Als sie dann anrückten, dann warf die Kretschmann wie aus Versehen die Lampe vom Schreibtisch auf den Boden. Und Albert, der Idiot, bückt sich auch noch und hebt die auf. Steht mit der Lampe in der Hand da, als unsere Freunde und Helfer reinkommen. Mal sehen Sie, sagt die Kretschmann. Erschlagen will er mich, totschlagen. Ich habe geschrien, Lüge. Aber es half nichts. Ein paar Sekunden waren wir draußen, Handschellen und weg. Und haben nicht mal den Knopf von seiner neuen Jacke mitnehmen dürfen, den die Bullen abgerissen hatten, wie sie ihm die Leuchte aus den Fingern stemmten. Trägt denn Albert seine schöne Jacke auch als Ausfahrer? Dauernd. Er trägt nichts anderes. Wie ging's weiter? Das Übliche. Wir haben uns ins Revier geschleift, Adressen gecheckt. Wir haben 2 Stunden gebraucht. Dann haben sie uns laufen lassen, wir sind zu Albert. So war's. Wir wollten denen noch erklären, dass alles Unsinn ist, was die Kretschmann über Totschlagen gefaselt hat. Aber die hatten kein Interesse. Haben wir ihm nichts mehr gesagt. Wie wohnt Albert? Allein? In Wohngemeinschaft? Allein. Zimmer, Küche, Klo unterm Dach, wo es durchschifft. Aber nur 60 Mark Miete. Wenn man Glück hat, findet man sowas noch in Neukölln. Wir saßen gerade beim Frühstück gestern um 9. Da kam er die 5 Treppen hochgekeucht. Wer? Kretschmann. Was wollte er? Sich entschuldigen. Brachte 200 Mark mit, seiner Frau tät's leid. Und 4 Tage bezahlter Urlaub zusätzlich. Und ob Albert Montag wieder ausfahren würde. Hat Sie das überrascht? So habe ich den noch nie gesehen. Mit Schulterklopfen. Bitte verzeihen Sie. Hat Albert zugestimmt? Er hat gar nichts gesagt. Und Kretschmann hat gesagt, überlegen Sie es nochmal, und hat die 200 auf dem Tisch liegen lassen und ist raus. Und als er weg war, haben wir beschlossen, jetzt fahren wir sofort in die Normandie. Ja, von wegen. Aber am Samstagabend wollten Sie erstmal zu dieser Abbruchparty. Zu Markus und Immi, ja. Da waren wir schon lange eingeladen. Während Markus mit der Polizei verhandelte, stand Albert am Grillspieß 3 Meter hinter ihm an der Hofmauer. Und Sie standen noch mal etwa 3 Meter hinter Albert bei den Musikern. Ist das richtig? Ja, kann sein. Sie haben nicht zufällig ein paar Pflastersteine durch die Gegend geworfen. Ich? Sind Sie verrückt? Man wird ja noch mal fragen dürfen. Ich werde mir jetzt von der Schwester Alberts Jacke aus dem Schrank holen lassen. Warum? Sie muss untersucht werden. Ich würde auch gerne einen Blick in Alberts Zimmer werfen. Sie haben doch den Schlüssel, oder? Mir wäre es lieb, Sie kämen mit. Sie haben mich reingelegt. Ja, das sieht oft so aus. Sonst singt der Gartenspötter ja nicht im Sommer. Aber bei uns in Nikolassee singt er. Der Gartenspötter? Jo, treten Sie näher. Darf ich mal, Herr Kretschmann? Bitte. Ich liebe nämlich den Geruch von Farbe. Ich streiche das Fensterbrett neu. Mit brauner Farbe. Originell. Jo, mal was anderes. Das ist mein Hobby. An den Wochenenden wird das Haus in Schuss gebracht. Schöner Kamin. Ist auffallend schön. Ein echter Simson and Rodemaster. Egal wie heiß es ist, irgendwas muss da drin für mich kokeln und knacken oder brasseln. Nehmen Sie Platz, Herr Kommissar. Trink. Hier? Ja, sicher. Danke. Ja, ein Martini-Cocktail mit Ananas, wenn es geht? Sicher geht das. Ja, der Albert Schönholz. Etwas ungestümer junger Mensch. Ich würde sagen, er neigt zum Jähzorn, aber sehr zuverlässig. Im Allgemeinen gut zu haben. Ich dachte erst, Sie kommen wegen unserer kleinen Auseinandersetzung vom Freitagabend, aber die ist ja beigelegt. Meine Frau ist manchmal, sagen wir, übertrieben sparsam. Das hängt mit ihrer harten Jugend in Italien zusammen. Wir kennen das ja auch von Charlie Chaplin. Nie wieder arm sein. Diese Angst. Ich versuche da auszugleichen. Nein, aber was Sie mir berichtet haben, ist schon erschreckend. Dass der Junge Steine geworfen haben soll. Ein Polizeibeamter getötet wurde. Entsetzlich. Nein, das hätte ich nie von ihm geglaubt. Und doch, der Jähzorn. Bei uns stand er plötzlich mit einer Schreibtischlampe in der Hand da, bereit, sie meiner Frau oder mir über den Kopf zu hauen. Aber das dauerte ja nur ein paar Sekunden, dann waren schon ihre Kollegen da. Und eigentlich glaube ich, er hätte nicht zugeschlagen. Nee, ich glaub's nicht. Ich kann's nicht glauben. Etwas Eis? Ja, bitte. Mir wäre lieb, ich könnte auch Ihre Frau sprechen. Ja. Ich bin da ein wenig in Sorge. Die ist nämlich nicht da. Das hat sie doch mitgenommen am Freitagabend. Und dass wir die Polizei geholt hatten, dass die beiden jungen Leute regelrecht abgeführt wurden. Obwohl, sicher, wir hatten uns bedroht gefühlt, aber wie gesagt, wir hatten das ja wohl auch in etwa provoziert. Meine Frau hatte nur also das Bedürfnis, ein wenig auszuspannen. Das macht sie manchmal, wenn der Stress in der Firma zu groß wird. Die schuftet ja wirklich für drei. Dann fährt sie rasch übers Wochenende rüber in unser Heidehaus bei Celle und kommt Montag früh ausgeruht und mit klarem Kopf wieder ins Büro. Nur, normalerweise ruft sie an, wenn sie im Heidehaus angekommen ist. Hat sie diesmal aber nicht getan. Mhm. Freitagnacht habe ich nicht angerufen, dachte, sie wird ausschlafen wollen. Gestern Mittag habe ich es dann versucht, sie zu erreichen. Sie meldet sich nicht. Aber auch gestern Abend und die ganze Nacht über habe ich es versucht. Nichts. Ich habe schon überall angerufen. Unfälle auf der Transitautobahn war nicht. Brennt auch nirgends in der Heide. Aber beunruhigt bin ich doch. Ich sehe sie noch, wie sie im Porsche sitzt und mir zuwinkt, so gegen 8 Uhr abends. Dann fährt sie in Richtung Dreilinden. Und ich mache noch eine Stunde Post im Büro und fahre dann mit der Taxe zum Bahnhof zu, weil die Briefe sofort raus müssen. Das machen Sie selbst? Jo, ich bin ja nicht der Chef. Chef ist meine Frau. Ich bin nur Angestellter meiner Frau. Aber hat auch seinen Reiz, unser Verhältnis. Oh ja, hat es schon. Ich gleiche Ihrem Vater, sagt sie. Mein Gott. Was ist? Dass ich daran nicht gedacht habe. Das hatten wir doch schon mal. Diese Telefonstörung. Wir konnten anrufen, aber wir konnten nicht angerufen werden. Ich muss ins Büro. Da haben wir einen Anrufbeantworter. Bestimmt hat sie angerufen und eine Nachricht hinterlassen. Wollen Sie nicht mitkommen, Herr Kommissar? Vielleicht können Sie meine Frau wenigstens telefonisch sprechen. Wenn Sie meinen. Das heißt, Sie verkaufen Ihre Produkte ziemlich teuer an die italienischen Restaurants. Das ist wahr. Aber wir liefern auch, was kein anderer liefert. Was liefern Sie? Erstklassige Ware. Wir nehmen jede angefaulte Tomate zurück. Dazu kommt, kein Konkurrent hat unseren Service. Worin besteht Ihr Service? Hilfe in jeder Lebenslage. Wir vermitteln juristischen Beistand, Kredite, Wohn- oder Geschäftsräume. Alles im Tomatenpreis inklusive? Nicht alles, Herr Kommissar. Das nun doch nicht. So, da wären wir. In der Fabrik im Hinterhof haben wir ein Stockwerk. Natürlich. Die krausen wieder im Hof, mitten in der Einfahrt. Als ob es ihr nicht genügte, bloß einmal überfahren zu sein. Neugierig wie eine Ziege. Na komm. Nun roll beiseite mit deinem Rolls-Royce. Tag, Frau Krause. Tag, Herr Kretschmann. Hoch sonntags fleißig? glaube, die schläft nie. Die steht mit ihrem Rollstuhl auch nachts in der Einfahrt. Geh mal vor. Mit dem eigenen Schlumpf. Nun kommen Sie, Herr Kretschmann. Und setzen Sie sich mal erst. Kommen Sie. Ist das der Strumpf Ihrer Frau? Martin. Mein Gott. Das Blut. Und das Messer. Kennen Sie das Messer? Das Brotmesser. Marti. Magdalenik. Trug Ihre Frau Schmuck? Die Kette ist weg. Die Ringe gebrochen. Ich muss telefonieren. Eins vorwählen. Marti. Also, nochmal, Frau Krause. Sie haben gesehen, wie Frau Kretschmann am Freitagabend... Hey, Herr Dieb. Fabrikgebäude, zweiter Stock. Fotograf und Spurensicherung sind schon da. Okay. Moment, warte. Vom zweiten Hof hinter der Fabrik gibt es einen Zugang zur Remagener Straße. Sieh mal nach, ob die Türen da abgeschlossen oder offen sind. Ich schließe jeden Abend zu, Herr Kommissar. Okay. Also, am Freitagabend gegen 8 standen Sie hier mit Ihrem Rollstuhl, Frau Krause. Genau. Weil, wenn ich mal hier postiere und das Fenster von meiner Küche ist offen, da kann ich mit ein Ohr und ein Ohr den Fernsehen verfolgen und mit dem anderen Ohr und dem anderen Ohr sehe ich und höre ich, ob die Reutern auf der Straße ihren Köter wieder vor der Einfahrt kacken lässt. Darauf warte ich ja nur. Und da bin ich über sie, wie der Heide geist, und zermalm den Köter. Da haben Sie also kurz vor 8 gesehen, wie Frau Kretschmann aus dem Hof rausfuhr. Kurz vor den Nachrichten, ja. Aber gesehen habe ich sie erst, als sie schon quasi vorbei an mich war mit ihren Porsche. Ich sitze ja, wenn ich so sitze, mit dem Rücken zum Hof, nicht? Also, ich habe sie nur von hinten gesehen, in ihren hellen Sommermantel, Kragen hoch, tot schick, sage ich Ihnen, alles was recht ist. Aber ihr hupt hat sie. Das macht sie sonst nicht. Sie weiß, das kann ich nicht leiden. Aber sie war ja nervös, das muss man verstehen, wo die Polizei eben erst ihren Mörder abgeführt hat. Also, ihren späteren Mörder. Diesen Affen mit der gestreifte Jacke. Bitte, der Reihe nach, Frau Krause. Zunächst hat Herr Kretschmann kurz vor 9 das Büro verlassen. Er ging an Ihnen vorbei, sagte guten Abend und stieg draußen in eine Taxe, die vor der Einfahrt hielt. Richtig? Richtig. Der Derek war eben erst auf einer heißen Spur, aber gewusst habe ich's noch nicht, wer es war. Die arme Frau. Geizig, wie die Nacht das war. Aber schlecht war sie sonst nicht, nee. Ich meine die Kretschmann. Aber ein Wunder ist das nicht, sage ich Ihnen, bei die Mafia, wo sie doch Italienerin ist und immer die Itaker hier im Hof hinter die Mülleimer pullern. Und Sie haben später nicht gesehen, wie Frau Kretschmann zurückgekehrt ist. Ich sage doch, sie muss hintenrum über die Remagner gekommen sein. Das ist näher, wenn sie was vergessen hat. Hatte sie Schlüssel für den Zugang Remagner Straße? Ja, wird sie wohl gehabt haben, sonst hätte sie ja nicht ringekonnt, nicht? Wann haben Sie den Mann mit der gestreiften Jacke gesehen? Als die Sportschau im ersten losging. Ich war zwischendurch drinne und hab kurz umgeschaltet. Kaum steh ich wieder hier, seh ich ihn. Auf der Straße, vor die Einfahrt. Ich seh ihn deutlich. Na nu, denk ich, den haben sie doch eben erst abgeführt. Ich denke, kann ja nicht sein. Aber er war's. Wenn auch, er hatte jetzt eine Mütze auf, nicht? Mit einem Schirm vorne und tief in die Sichte gezogen, das man ihm nicht erkennt. Aber ich hab ihn erkannt. Und wie er sieht, dass ich ihn sehe, haut er ab. Der wird auch hintenrum gestiehen sein, Herr Kommissar. Wenn der Kretschmer alle Türen offen gelassen hat, kann er doch leicht über die Rehmeiner. Das ist wie beim Alten, wie beim Lowitz. Da war das ganz ähnlich. Herr Baldassare Umberto. Herr Umberto, Sie... Nein, El Baldassare. Herr Herr Baldassare, Sie sagen, die Beziehungen zwischen der Pizzeria Il Giardino und der Firma Tomatimport sind gut. Warum sagen Sie das? Weil ich keine Ärger will. Also zahlen Sie die hohen Rechnungen von Tomatimport? Ja. Und werfen die gelieferte Ware in den Müllcontainer? Einmal, ja. Habe ich einmal gemacht. Einmal im Zorn. Gut, ich werde Ihnen sagen. La Maddalena ist tot. Und nichts Schlechtes über tot. Ich werde etwas sehr gut über La Maddalena sagen. Sie war die böseste Frau, die ich kannte. Ich kenne mindestens 20 Leute, die sie gerne erwürgen und tot stechen würden. Ich bin eine der 20. Ich habe sie nicht getötet. Jemand anderer hat das getan. Ein Dummkopf. Denn es würde nicht helfen. Wer nicht zahlt, hat kein Glück mehr. Brand verwüstet Restaurant. Wasserrohr bricht. Er wird nachts zusammengeschlagen. Herr Kretschmann hatte mehrere junge, kräftige Freunde, die Sie nicht sehen werden, Herr Kommissar. Aber wir sehen Sie. Wenn La Maddalena tot ist, würde jemand anderer Herr Kretschmann bitten, diese junge, kräftigen Freunde irgendwohin zu schicken. Kretschmann ist eine Maschine, wissen Sie. Wartet auf Befehle. Führt Befehle aus. Und wir zahlen. Herr Kommissar, das ist unsere Flucht. Die folgt uns aus Sizilien. Wohin wir auch gehen. Das ist schon seit 2000 Jahren so. Alle 50, 100 Jahre hatte der Fluch andere Namen. Aber bleibt dasselbe. Wir zahlen und leben damit. Manchmal wir sterben daran. Sie können nicht helfen, Herr Kommissar. Sie können mit mir eine Grappa auf meiner Wolle trinken. Wollen Sie? Ja? Cincin, Herr Kommissar. Auf Ihr Wohl, Herr Baldassare. Gewiss doch, Mama. Aber ich habe dir schon oft... Ja, oft gesagt, dass du mich bitte nicht im Büro und schon gar nicht am Montagmorgen. PTU hat die Untersuchungsergebnisse geschickt. Ja, endlich, lass sehen. Wie? Nein, ich habe mit einem Kollegen... Nein, nicht mit Frau Reschke. Albert Schönholz ist zu sich gekommen. Der Arzt meint, man kann kurz mit ihm sprechen. Wirklich, Mama, ich habe die geistliche Lyrik nicht. Und wenn das Buch nicht in deinem Koffer war, dann hast du es eben... Das Blut im Futter von Alberts Jacke ist identisch mit Alberts Blut. Die Blutspuren auf Oberarm und rechter Schulter von der gestreiften Jacke haben die gleiche Blutgruppe wie das Blut von Frau Kretschmann. Ja, Mama. Aber jetzt muss ich... Die Stoffreste unter den Fingernägeln von Frau Kretschmann sind identisch mit den Stoffresten, die Sie... Ja, Mama. Das wird dich bestimmt trösten. Ja, und ich suche nochmal. Ja, mach's gut. Fünf Mann und auf zu Maddalenas Mörder. Die Ergebnisse der ballistischen Untersuchung lassen keinen Zweifel. Hey, ihr da! Könnt ihr mit euren Baggern vielleicht mal weniger Krach machen? Ihr könnt ja gleich auf den Hof, meine Herren, wir sind ja gleich fertig. Kein Zweifel, dass Sifferts zweiter Schuss den Kopf von Albert Schönholz streifte und hier in die Mauer ging. Hier. Während der erste Schuss hier oben, den Metallgriff der morschen Balkontür traf und absprengte, sodass der Metallgriff gegen die Stirn des Einsatzleiters Krüger geschleudert wurde. Das Geschoss ist dann als Querschläger hier in die Wand eingedrungen. Hier. Und Krüger ist mit dem Hinterkopf auf den eisernen Schuhabstreifer aufgeschlagen. Ja, das ist richtig. Albert Schönholz hat mit Sicherheit zwei Ziegelsteine in der Hand gehabt. Ob er damit geworfen hat, ist fraglich. Krüger wurde jedenfalls nicht von ihnen getroffen. Nein, auch niemand anders. Das trifft wohl zu, ja. Hätte Siffert nicht geschossen, würde Krüger noch leben. Das Anwesen ist umstellt. Ihr Personal wurde vorläufig festgenommen. Mit welcher Begründung, wenn ich fragen darf? Ich habe mir erlaubt, gestern, während Sie an der Bar hantierten, ein wenig in der Kaminasche zu wühlen. Da habe ich ein kleines Stück Stoff gefunden, das noch nicht ganz verbrannt war. Es enthält Spuren von brauner Malerfarbe. Ich bin ja früher gekommen, als Sie kalkuliert hatten, weil der Albert zufällig einen Streifschuss verpasst bekommen hat. Das erfahren wir ja auch sehr oft. Der Zufall ruiniert unsere klügste Berechnung. Sie hatten sich das so schön ausgedacht. Die Tote sollte Montag im Büro gefunden werden. Immerhin, da ich schon am Sonntag bei Ihnen klingelte, sorgten Sie dafür, dass ich die Tote eben schon Sonntag entdeckte. Es erschien Ihnen nicht ungünstig, sagen wir mal so. Sie wussten, jetzt oder nie hatten Sie die Chance, endlich Chef zu werden. Wovon reden Sie? Von Freitagabend. Kaum hatten unsere Kollegen Albert Schönholz und seine Freundin Peggy aus dem Büro geschafft, schlugen sie zu. Vielmehr, sie stachen zu. Sie gingen nach nebenan in die Teeküche, holten das Brotmesser und stachen es ihrer Frau in den Rücken. Sie saß am Schreibtisch und wird nicht mehr aufgeblickt haben, als sie kurz rausging und wieder reinkam. Vielleicht hatte ihre Frau sie um einen Schluck Wein gebeten. Jedenfalls bekam sie das Messer. Woher wissen Sie das? Waren Sie dabei? Berechtigte Frage. Aber hatte Ihre Frau nicht einen hellen Sommermantel im Büroschrank? Und vielleicht ein Haarteil? Wäre es nicht denkbar, dass Sie beides benutzt haben, um als Madalena... Polizistenfantasie. Was anders? Aber wie denn? Ich habe doch nun mal nichts anderes als meine Polizistenfantasie. Sie gingen, sage ich mir, als Madalena über den Hof, stiegen in den Porsche und fuhren davon. Dabei machten sie allerdings den Fehler, Frau Krause anzuhupen. Dieses Anhupen ist ja wohl eher eine Angewohnheit von Herrn Kretschmann, nicht von Frau Kretschmann. Sie fuhren also als Madalena nach Hause, kamen als Kretschmann zurück ins Büro, und zwar hintenrum über die Remagener Straße, wo sie auch den Porsche parkten, gingen unbemerkt ins Büro, bestellten eine Taxe und verließen als Kretschmann über den Hof das Büro. Zu Hause suchten sie sich eine helle Jacke und malten über die Jacke mit brauner Farbe breite Streifen, etwa so, wie sie sie auf der Jacke von Albert Schönholz gesehen hatten, und stülpten sich eine alte Schiebermütze über. Sie fuhren, und zwar diesmal mit ihrem Zweitwagen, zurück, lungerten vor der Hofeinfahrt rum, dass die Krause sie ja sehen konnte. Statt dann wieder nach Hause zu fahren, hat sie wohl plötzlich Sorge gepackt, ihre Frau könnte nicht wirklich tot sein. Die Sorge war berechtigt. Als sie von der Remagener Straße wieder ins Büro kam, sahen sie, ihre Frau war nur bewusstlos. Sie hatte sich bewegt. Also erdrosselten sie sie mit ihrem eigenen Strumpf. Vielleicht erlangte ihre Frau dabei für eine Sekunde das Bewusstsein. Sie krallte die linke Hand kurz in die Jacke. Aber dann war es auch schon aus mit ihr, diesmal endgültig. Und sie verschwanden über die Remagener Straße, nachdem sie ihre rechte Hand ins Blut ihrer Frau getaucht hatten. So ging sie am nächsten Morgen mit sorgsam angefeuchteter Hand, nicht wahr? Anders kann's nicht gewesen sein. Gingen sie zu Albert, der natürlich wieder seine Jacke trug, klopften ihm auf die Schulter und baten um Verzeihung für das gestrige Betragen. Ihre Nerven möchte ich haben. Eine ganze Nacht mit dem Blut der Frau an der Hand. Nur, der Fehler war, die kaum sichtbaren Blutpartikel vom Blut ihrer Frau auf der Schulter von Alberts Jacke waren schon geronnen, als sie auf die Jacke kamen. Albert konnte demnach nicht der Täter sein. Habe ich was vergessen? Den Schmuck. Wahrscheinlich haben sie ihn zu Füßen ihres Gartenspötters im Garten vergraben, in einem Keller verscharrt. Egal, wir werden ihn finden. Wahnsinn. Alles nichts als Wahnsinn. Methode hat es, das ist wahr. Aber ich weiß nicht, ob Sie mit Wahnsinn durchkommen werden. Sie sind ein Zyniker. Wenn Sie glauben, das entlastet Sie, sagen Sie es dem Richter. Sie hörten Alberts Jacke oder bezahlt wird später von Richard Hay aus der Krimiserie Reschke und Breuer. Die Personen und ihre Sprecher waren Alfons Maria Breuer, Wolfgang Weniger, Renate Reschke, Solveig Thomas, alter Mann Max Grothosen, alte Frau Eva Lisser, Obermeister Siffert Henning Gissel, Frau Breuer Annelie Jansen Hoffmann, Arzt Klaus Jepsen, Beamter Karl-Heinz Müller, Peggy Cornelia Meinhardt, Kretschmann Hilmar Tate, Frau Krause Renate Reiche, Umberto Baldassore Aurelio Malfa. Außerdem wirkten mit Thomas Dudek, Dieter Franke, Burkhard Rausch, Karl-Heinz Müller und Lutz Walsberg. Regie Richard Hay. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Hessischen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin aus dem Jahre 1981. Dramaturgie Hermann Naber.